Ja, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist die Freitagnacht-Ausgabe hier bei uns. Und das heißt ja, wir haben eine offene, eine freie Telefon-Talkshow für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Meine Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Es geht los mit Tanja. Und Tanja ist 24 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Tanja, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist der Flotte Dreier. Ich habe ungefähr vor 6 Wochen angerufen. Ja. Und da hatten wir schon mal miteinander telefoniert. Ja, gib mir mal kurz ein paar Stichworte noch. Ja, und zwar ging es darum, dass ich halt gerne einen Flotten Dreier machen möchte. Mhm. Und mein Freund halt ziemlich prüde ist. Ja. Und das wohl nie so zugelassen hätte. Ja. Und das Problem war halt, ich wollte es mit seinem besten Freund und halt meinem Freund machen. Ja, ich weiß. Ja. Genau. Der Groschen klackt gerade runter. Ja, und ich würde sagen, es hat geklappt. Ja, wirklich? Ja. Erzähl, also der Freund hat sich ja nun offensichtlich da eher gesperrt am Anfang. Ja, also... Wie hast du ihn rumgekriegt? Ja, mit meinem Geburtstag. Also ich habe vor 2 Wochen Geburtstag gehabt. Mhm. Und mein Freund so, ja, was soll ich denn schenken und so. Einen flotten Dreier vielleicht. Ja, das habe ich dann auch so nach mehrmaligem Hin und Her, weil ich habe erst gesagt, nee, das mal erfüllst du mir sowieso nicht, was ich mir wünsche. Und er die ganze Zeit, ja, was ist es denn? Ja. Ja, und das habe ich dann die Gunst der Stunde benutzt und habe es ihm halt gesagt. Ja, und wie hat er da spontan reagiert? Er ist mehr oder minder in den Sessel zusammengesackt und guckte mich ganz entgeistert an. Der Arme, er blieb aber bei Bewusstsein. Er blieb bei Bewusstsein, ja, er sagte nur, das ist nicht dein Ernst. Hast du auch direkt gesagt, mit wem du das machen willst? Nee, das hatte ich vorher erstmal nicht gesagt. Und dann meinte er, ja, du musst da vorsichtig rangehen, ne? Ja, also ich habe dann hinterher so mehr oder minder, habe ich ihm dann gesagt, ja, mit deinem Freund halt. Das war dann noch der zweite Schock. Da war es dann ganz aus. Ja, da war es ganz aus. Da hat es ihm die Sprache völlig verschlagen. Ja, genau. Ja, und dann? Ja, und dann weiß ich nicht. Für mich war das Thema, es war halt raus und für mich war das Thema dann halt gegessen. Achso, der Geburtstag, darüber wurde dann geschwiegen. Ja, genau. Das wurde dann zur Seite gelegt. Das Geburtstagsgeschenk wurde geschwiegen. Also es war halt, wie gesagt, ich glaube 3 oder 4 Tage vorher war das. Ja. Ja, und dann hatten wir dann halt auch Geburtstagsfeier gehabt. Ja. Sein bester Freund war auch dabei. Ja. Halt auch so noch Freunde von mir. Ja, und nachdem dann die ganze Meute, sag ich mal, gegangen ist, blieb halt mein Freund und sein Freund über. Nein. Ja, und da habe ich gesagt, wir haben noch ein Geschenk für dich. Na, ich so, toll, du kriegst jetzt doch das Auto, auf das ich mich so gefreut hatte. Ja. Das war aber dann der Satz in X und dann sagte mein Freund so, du wolltest doch einen flotten Dreier machen. Das ist ja schön. Nachdem alle Geburtstagsgäste weggegangen nachdem waren. Nachdem alle weg waren. Ja. Ja, da stand ich dann erstmal da und... Da fiel dir das Herz wahrscheinlich in die Hose, ne? Ja, genau, oder? Weil ich damit nie gerechnet hätte. Ja. Ja, und dann hatte ich noch eine Flasche Sekt über. Ja. Dann sind wir dann halt ins Schlafzimmer gegangen. Ich muss dazu sagen, ich habe so eine riesengroße Spielwiese. Ja, ja, also das ist sehr sympathisch. Ja, ne? Habe ich auch. Und ja, und dann, weiß nicht, haben wir uns erstmal hingesetzt und so Kerzen angemacht und so, weil ich habe also im Schlafzimmer immer, sagen wir, romantisch. Ja, das ist mir klar. Egal, was jetzt kommt oder so. Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann so mit seinem Freund unterhalten, war belanglose Dinge. Dann da fing dann mein Freund an, mir rumzuknabbern. Mhm. Und da habe ich auch schon gesagt, ist irgendwas komisch. Hatte ich gefragt, ob er sich irgendwie was reingeworfen hatte, Drogen oder so. Sagt er, nee, ist alles in Ordnung. Ja, ja, und dann ging es dann halt, sag ich mal, mehr oder minder zur Sache. Und dann hinterher ist mein Freund dann mit eingestiegen. Also ihr wart anfangs noch bekleidet natürlich, ne? Ja, ja. Und dann ging es erst zwischen euch beiden, zwischen dir und deinem Freund, zur Sache? Genau, also wir ließen erst so die Hüllen fallen ja. Und dann, sag ich mal, haben wir ein bisschen umgeknutscht. Ja, und der Freund saß noch ein bisschen verschämt daneben. Ja, aber ich hatte das, sag ich mal, so nicht mitgekriegt, weil ich irgendwo, gut, wir hatten ein bisschen Alkohol getrunken, aber wir waren halt nicht besoffen, ne? Ja, und dann habt ihr richtig zu dritt Spaß gehabt. Ja. So richtig volle Kanne. Volle Kanne, ja. Ja, für dich war es wunderbar. Ja. Du hast dich verwöhnen lassen von den beiden Jungs, ne? Was die Frauen so lieben, ne? Von ihren Männern. Und dann, danach, wie habt ihr euch gefühlt? Also ich muss sagen, das war halt so ein rauschendes Erlebnis oder so. Wir sind dann auch hinterher zu dritt eingeschlafen. Ah, wie romantisch. Ja, ne? Also nicht bloß der Sex, sondern auch die Intimität des gemeinsamen Schlafens. Genau, aber das war wahrscheinlich mehr oder minder die Erschöpfung. wie lange ging's denn? Also ich sag mal, also so Uhrzeiten kann ich jetzt so nicht so sagen. Naja, weil so 10 Minuten, eine Stunde? Nee, also es war schon ziemlich lange. Also die Kerzen waren runtergebrannt. Ah ja, das ist schon eine gute Leistung, ja. So, jetzt seid ihr am anderen Morgen aufgewacht, zu dritt in einem Bett. Ja, wir haben dann noch zusammen gefrühstückt. Und da war keine Spannung oder keine Klemmung. Wir haben auch nicht drüber geredet. Ihr habt ganz cool gefrühstückt und habt so getan, als würde man das jeden Tag machen. Und das so nach dem Motto, es ist ja irgendwo nichts passiert. Ja, Mensch, Tanja, wunderbar. Haben die beiden Jungs auch miteinander oder haben die sich nur auf dich konzentriert? So ein bisschen. bisschen miteinander. Ein bisschen. Also ich sag jetzt mal, geküsst haben, sich nicht so jetzt gestreichelt oder so. Mhm. Ich muss dazu sagen, sie kennen sich halt schon seit dem Kindergarten. Mhm. Da ist das natürlich ein großer Tabubruch, ne? Ja. Sollte das dann mal getan sein. Mhm. Ja, also dein schönster Geburtstagswunsch ist in Erfüllung gegangen. Ja. Ne? Und es könnte vielleicht sein, dass dieses nochmal passiert? Weiß ich nicht. Also ich muss sagen, mein Freund ist offener geworden. Hast du ihn denn ganz konkret gefragt, ob er, ob es ihm Spaß gemacht hat, wie er es fand? Wir hatten so beim Frühstück hatten wir uns so mal so verschämte Blicke so zugeworfen. Da kam dann halt von jedem, sag ich mal, so ein Lächeln. Aber was Negatives ist, sag ich mal, bis jetzt noch nicht von irgendjemandem. Also ich gehe davon aus, dass es noch viele Geburtstagsfeiern demnächst geben wird. Ja, wir haben ja Weihnachten den nächsten. Genau, man kann Weihnachten feiern, man kann Silvester feiern, man kann den ersten Weihnachtstag feiern, den zweiten Weihnachtstag und so weiter. Genau. Tanja, danke für deine Rückmeldung. Wir freuen uns alle für dich, dass du in den Genuss gekommen bist. Mhm. Aber eine negative Sache muss ich dir noch sagen. Ja. Du musst mal mit deinem Buchverlag schimpfen. Mann, ich habe gehört, dass das Buch überall vergriffen ist. Ne? Das ist überall vergriffen. Aber ich wollte es meinem Freund zu Weihnachten schenken. Das ist leider nicht mehr bis Weihnachten lieferbar. Das würde ich nicht so sagen. Ich habe heute mit dem Verlag telefoniert und die sind wie die Wahnsinnigen am Nachdrucken. Okay. Und die haben mir versprochen, dass in den nächsten 3 Tagen, also Mitte nächster Woche, die großen Buchhandlungen in Deutschland wieder beliefert sein werden mit dem Buch. Ja, muss ich also, die Großstadt dann. Ich würde euch auch raten, wenn das Buch im Moment nicht da ist, es auf jeden Fall zu bestellen, dann habt ihr schon mal eins, wenn die dann geliefert werden. Sonst sind die wieder weg, wie warme Semmeln. Ja, weiß ich. Ja. Ansonsten wünsche ich dir für die nächsten 700 Sendungen alles Gute. Ich danke dir herzlich. Ja? Vielleicht reden wir nochmal miteinander. Ja, alles klar. Wer weiß, was sich bei dir so alles entwickelt. Ja, alles tschüss, klar. Tanja. Okay, jo, tschüss. So, meine Lieben, es ist Freitag und Freitag ist ja manchmal bei uns auch der Tag des Bildtelefons. Und heute ist das Domian, das mobile Domian-Bildtelefon unterwegs in Essen. Und in Essen begrüße ich jetzt ganz herzlich die Jutta Herz. Sie ist da, ne? Ja. Ja, hallo Domian. 45 Jahre alt. Ja, genau. Und Jutta Herz ist nicht irgendwer, sondern eine ganz besondere Frau. Jutta Herz ist Kartenlegerin und Wahrsagerin. Stimmt, ne? Ja, ja, das ist richtig. Vollkommen richtig. Jutta, machst du das schon, machst du das hauptberuflich oder machst du es so nebenher? Nein, ich mache das hauptberuflich. Das ist, diese Kartenlegergabe wird seit Generationen bei uns weitervererbt. Ja. Und ich bin jetzt sozusagen der jüngste Spross da drin. Meine Mutter ist auch noch da, die existiert ja auch noch, aber die ist nicht im Geschäft. Ich mache das soweit allein. Ich habe das mal von meiner Großmutter übernommen. Und hast du nie einen Beruf gelernt? Bist gleich in dieses Geschäft eingestiegen? Oh nein. Meine Eltern hätten mir was anderes erzählt. Nein. Ich habe ganz normal die Schule durchlaufen und ich habe sogar noch eine Weiterbildung auf der Berufsfachschule gemacht, also Frauenfachschule. Mhm. Und dann bin ich Arzthelferin geworden und Ach so. Da war ich sogar 10 Jahre dann tätig. Den Beruf habe ich sehr geliebt. Mhm. Aber dann jetzt ganz professionell Wahrsager. Ja, ich bin dann schwanger geworden. Mhm. Mein Sohn wurde dann geboren und dann habe ich versucht, also irgendwie nochmal Fuß zu fassen beruflich und in einer anderen Richtung, weil meine Großmutter mir dazu geraten hat. Ja. Und da kann man ihr Geschäft. Und da kann man ganz gut leben von. Ja, sicher. Ja. Das kann man schon. Was genau machst du? Wir denken ja oft profan, dass du Menschen, die wahrsagen, vielleicht vor einer großen Glaskugel sitzen und hineinschauen. Wie machst du's? Nein. Ich mach das nicht mit diesem Schnickschnack. Sagen wir mal so, ich mag diesen Schnickschnack nicht. Ich mache das ganz normal. Ich mache es mit Karten. Mit Karten? Ich habe ein ganz normales Kartenspiel und ich lege darauf französische Zigeunerkarten. Und zwar heißen die Lenormand-Karten. Ja, noch nie gehört. Eine französische Zigeunerin hat diese Karten, ich weiß nicht, so um 1800 herum, sagen wir mal, auf den Markt gebracht. Und du kannst die Zukunft der Leute vorhersagen oder sagst du ihnen ausschließlich aus der Vergangenheit etwas? Nein, der Wahrsagerin heißt Zukunft. Zukunft und Gegenwart. Zukunft und Gegenwart. Ich hole mir natürlich bei manchen Leuten, auch wenn ich Skeptiker vor mir sitzen habe, die habe ich ja auch schon mal hier des Öfteren, dann hole ich mir auch manchmal einen Teil aus der Vergangenheit raus, wo irgendwo was markant ist. Was sind denn das überhaupt? Du sagst, Skeptiker kommen auch zu dir. Was sind das generell für Leute, die zu dir kommen? Ja, generell, sagen wir mal, vom kleinen Mann, oder von der kleinen Rentnerin auf, sagen wir mal so, weil meistens sind es ja Frauen, der größte Teil ist ja Frauen. Aha. Und aber auch eben Prominenz. Bis zum, sagen wir mal, Stahlmanager oder Politiker oder sowas. Ja, genau. Du wohnst ja in Essen, ne? Habe ich gerade gesagt. Ja. Ich wohne in Essen. Würdest du sagen, dass das, denkst du das so bewertend? Also hinter der Frage steckt folgende Überlegung, ist das so eine Art weiße oder schwarze Magie, die du da praktizierst? Das das hat mit Magie gar nichts zu tun. Das hat mehr mit Esoterik zu tun. Also ich halte, also von Magie, schwarzer und weißer Magie, also halte ich im Grunde nichts. Nur ich bin jetzt dieser Tage gerade, habe ich mit meiner Mutter mal eine Sitzung gemacht, weil ich in einem Buch darauf gestoßen bin mit weißer Magie. Und da heißt es, man sollte so sich eine weiße Kerze hinstellen, den Raum total verdunkeln, 5 Minuten intensiv sich was wünschen. Wir haben es gemacht, meine Mutter und ich, weil meine Mutter ja auch diese Gabe hat. Diese. Ja, und dann? Und es ist doch tatsächlich eingetroffen. Was habt ihr euch denn gewünscht? Woche, was wir uns gewünscht haben. Natürlich, den Wunsch darf man jetzt nicht weitergeben. Dann ist das ja... Ach so. Aber was wir beide jetzt gegenseitig uns gewünscht haben, ist also voll und ganz eingetroffen. Da waren wir selbst überrascht. Und das ist in Richtung weiße Magie. Aber das Kartenlicht hat damit überhaupt nichts zu tun. Wie schade, dass wir das jetzt hier nicht praktizieren könnten. Ich würde mich gerne mit einer Kerze hier hinsetzen. Wir würden das Studio ganz abdunkeln. 5 Minuten würde ich hier sitzen, würde ganz intensiv. Wie lange dauert denn das, der Wunsch dann in Erfüllung gehen? Das wird sich dann so im Laufe der nächsten Zeit dann ergeben. Also nicht ganz man spontan. Man muss es natürlich auch öfters machen. Du müsstest es jetzt öfters machen. Also dann, wenn du irgendeinen Wunsch hast, zum Beispiel, du wünschst dir einen netten Partner. Ja. Also ich könnte mich heute Nacht mal hinsetzen noch. Würde ich machen. Jutta. Wir setzen uns nachher auch noch hin. Ihr setzt euch auch noch hin. Jutta. Ja. Nun ist das natürlich eine wunderbare Gelegenheit für mich, da ich mit dem Metier eigentlich nicht viel Mut habe. Ich habe erst ein einziges Mal in meinem Leben, war ich bei einer Kartenlegerin. Das war vor, ne, das war 1984. Und die Kartenlegerin prophezeite mir 1984 eine baldige Heirat und einen Umzug. Geheiratet habe ich bis heute nicht, umgezogen bin ich in der Tat ein paar Monate später. Ich würde mir gerne von dir jetzt die Karten legen lassen. Ist das jetzt möglich innerhalb der Kürze der Zeit und wir sehen uns nicht richtig? Also sagen wir mal, um in die Tiefe zu gehen, ist es nicht so möglich, ja? Weil ich bin also nicht so, ich bin keine Kartenlegerin und oder Wahrsagerin, die jetzt sagen wir mal sehr oberflächlich ist. Weil es gibt so Leute, die sind sehr oberflächlich, die sagen den Leuten einfach was daher. Aber so ein bisschen was können wir machen. Meine Klienten, die schätzen das an für sich bei mir so, dass ich so in die Tiefe gehe. Also unwahrscheinlich vertiefe alles. Ja. Aber wir versuchen also mal so einen kleinen Spot vielleicht hinzukriegen, oder? Ich müsste es versuchen. Was muss ich tun? Ich bin natürlich auch sehr aufgeregt. Du bist aufgeregt. Wir sind alle aufgeregt. Das macht dann auch gar nichts. Dann neutralisiert sich das. Weil ich bin ja sonst mit jemandem total alleine und ich sage auch immer, ich muss auch immer alleine sein. Ich schicke sogar meinen Mann aus dem Zimmer raus. Jutta, wir tun einfach so, als wären wir beide jetzt ganz alleine. Es schaut auch kaum jemand zu, keiner zu, es hört niemand zu. Du legst mir bitte jetzt mal die Karten. Du musst mir sagen, was ich tun soll. Muss ich soll ich nur sitzen? Oder? Nee, du brauchst gar nichts. An und für sich müsste ich das mal. Da hätte ich mich jetzt ein bisschen mehr darauf vorbereiten müssen. Ja. Aber ich habe mich schon mal mit deinen Karten beschäftigt, aha, kann ich dir also sagen. Ja, ja, sag. Ich habe mich gestern hingesetzt und habe mal ein bisschen da reingeguckt, ob ich da was rausbekomme, obwohl wir ja nicht den Kontakt hatten. Und ich kann es natürlich nicht so in die Tiefe. Ich müsste denjenigen nicht jetzt hier haben oder so. Aber irgendwas hast du rausgekriegt. Telefon eben ganz alleine dann. Dann wäre es noch intensiver. Aber wenn ich jetzt so in deine Zukunft reinblicke, sagen wir mal jetzt beruflicherseits, würde sich das mehr interessieren oder liebesmäßig? Liebesmäßig. Liebesmäßig erstmal zuerst. Liebe ist wichtiger, dann kommt der Beruf. Ja, Liebe, also im Liebesbereich. Da sehe ich bei dir, dass du da eine Partnerschaft anstrebst. Ja? Da ist ein Mann, der sich sehr interessiert. Und wo ich also jetzt die, sagen wir mal, die Herzlichkeit auch gesehen habe, aber es liegt auch in deinen Karten noch ein. Das wäre ein dunkelhaariger Mann. Um das mal ein bisschen, ich versuche ja immer so ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Ja, ein dunkelhaariger Mann, ja. Wo also, sagen wir mal, sogar Glück beilege für die Partnerschaft. Heiraten, also das wirst du nicht. Nein, nein, bin ich ganz sicher. Deine Ehe hast du nicht liegen. Also in der Ehe habe ich den totalen Verlust, den Fehlschlag liegen in den Karten. Da sagt man zum Beispiel, da liegt die Maus. Ich habe die Karte jetzt gerade nicht hier. Doch, ich habe sie, Moment. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja, nee, sieht man nicht. Also es handelt sich um einen dunkelhaarigen Mann, wo sich da was ja, an... Und damit lege Glück für damit die Zukunft. Lege, aber Vorsicht wäre geboten vor einem hellhaarigen Mann. Aha. So, da solltest du möglichst also die Finger von lassen. Ja. Beruflicherseits. Ja. Ich muss es da ein bisschen abkürzen. Ja. Ich könnte noch was, mehr sagen. Nee, was ist denn mit einem Mann, der vielleicht weder ganz dunkel ist noch ganz hell, sondern eher so in der Mitte liegt? Ja, das muss jetzt nicht, du musst dir das Dunkelhaarige jetzt nicht schwarzhaarig ja, machen. Das ja. kann auch wirklich so mittelbraun oder so, so wirklich so ein Mittelding zwischen ja. schwarzhaarig und so. Aber da lege wirklich Glück mit und herzlich. Ja. Du hast da jemanden in deiner Nähe, der dich unwahrscheinlich gut leiden kann. Ja, der auch gerne mit dir eine Beziehung eingehen ja, möchte. Kann sein. Stimmt auch. Gut, Dankeschön. Jetzt, danke. Es stimmt wirklich. Stimmt wirklich. Jetzt zum Beruflichen. Also beruflicherseits. Also nochmal ein Ansatz, das konnte sie wirklich nicht wissen, das kann sie nicht wissen, weil wir natürlich überhaupt keinen Kontakt hatten vorher. Ne? Ich sehe dich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben. Ja. Das Berufliche. Das Berufliche, da hast du also sehr viel Glück liegen, da strebst du eine Veränderung an. Du möchtest dich irgendwie noch, du möchtest irgendwas anderes noch machen. Du wirst diese Sendung nicht aufgeben. Gratulation nochmal zu 700 zum Danke. Gestern. Danke. Und diese Sendung wirst du natürlich nicht aufgeben, aber du hast da die Veränderungen liegen zum Positiven hin, dass du noch eine andere, noch in einem anderen Bereich, also irgendwie noch was anderes machen wirst. Mhm. Also sagen wir jetzt eine Talkshow noch übernimmst, ja, also irgendwie noch größer rauskommst. Mhm. Du bist ja schon. Hört man gerne. Hört man gerne. Ja. Ja. Das habe ich, also ich habe mich gestern nämlich wirklich intensiv damit beschäftigt. Ja. Klingt alles sehr interessant und sehr angenehm. Jetzt, ja, aber du musst dich natürlich auch im beruflichen Bereich vor Feinden nachnehmen. Du hast auch Feinde um dich. Oh, es ist ein Haifischbecken. Die aber Welt des Fernsehens ist ein Haifischbecken. Ja gut, wer hat ihn nicht im Beruf? Natürlich, ne? Natürlich. Nein, haben viele. Es gibt ganz wenige Klienten, sagen wir mal die Telefon, wo ich sagen kann, also da ist alles okay. Ne? Jutta, was einen natürlich auch immer brennend interessiert, noch viel mehr als Beruf, ist die Gesundheit. Kannst du da was sagen? Ja, gesundheitlich hast du so eine ganz gute Karte liegen. Ich sage ja immer meinen Klienten so die Belastungen. Würdest ja, du so ein bisschen mal würdest du mir die auch, Augen drauf ja, würdest du jetzt zu mir auch was Negatives sagen? Ich meine, das ist eine heikle Situation. Wenn du jetzt sagen, wenn du in deinen Karten siehst, Domian wird bald schwer krank, würdest du es mir sagen? Ja, ich würde sagen. Mhm. Ich würde ganz vorsichtig natürlich. Also ich sage es meinen Klienten wirklich, weil es ist ja so, ich hatte mal eine Klientin, da habe ich wirklich was Schwarzes gesehen. Mhm. Und dadurch, dass ich das ganz vorsichtig der Dame beigebracht habe, also man muss da natürlich noch ein bisschen Einfühlung finden. Mhm. Ich kann das nicht vor den Kopf knallen. Ist klar. Wie ist das denn, wenn dadurch ist das positiv ausgegangen. Ja. Wie ist das denn, wenn du einen Tod voraussiehst? A, Frage, kannst du Tod voraussehen? Und B, wirst du es den Leuten sagen? Wenn sie es hören möchten, ja. Aber wenn sie es nicht hören möchten, das muss man abklären. Aber wie willst du das rauskriegen? Wie willst du das rauskriegen, ob jemand das... Ja, jetzt haben wir gerade eine Rückkopplung. Ich habe den Tod meines Vaters ganz genau vorausgesagt, auf den Tag genau. Und die Todesstunde. Und hast du ihm das gesagt? Nein, ich habe es meiner Mutter gesagt. Mhm. Weil ich darüber so traurig war damals, das ist 1986 passiert, am 1. Juni. Und ich habe sogar die Todeszeit gesagt in den frühen Abendstunden um 18.15 Uhr. Und es ist auch so gekommen. Mhm. Und damals war ich sehr erschüttert. Sag mal, macht einem das, also mir läuft fast schon die Gänsehaut über den Rücken. Macht einem das nicht Angst, wenn man eine solche Gabe hat? Ja, sagen wir mal, ich lebe ganz normal weiter an für sich. Mhm. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe also selbst auch, ich lege mir ja auch die Karten und ich habe sie auch von meiner Großmutter gelegt bekommen früher und auch von meiner Mutter. Ich selbst habe auch nicht immer auf die Karten gehört und habe also dadurch auch meine negativen Erfahrungen gemacht. Also ich habe mich dadurch nicht verrückt machen lassen. Ich mache auch keinen Verrückten, ich mache auch keinen Klienten Gehirnwäsche oder sonst irgendwas. Ja. Ganz normal sehe ich das. Es ist natürlich bedrückend, wenn man im eigenen Familienkreis sowas sieht. Und ich habe auch manchmal, genau wie du, erschütternde Sachen erlebst in deinem Bereich, habe ich natürlich das auch hier bei mir. Also und das geht mir dann auch nahe. Die Frage ist natürlich, du sagst halt, wenn jemand das hören will, sage ich ihm seinen Tod voraus. Aber woher weißt du, ob der das hören will? Die sagen das im Voraus, die Leute. Ach, das klärst du vorher ab? Die sensiblen Leute, die kommen schon rein. Und sie sagen, also wenn sie meinen Tod sehen, das möchte ich auf keinen Fall hören. Was die sagen das im Voraus, dann weiß ich das ja schon. Was kostet denn so eine Session bei dir? Ja, also das kostet bei mir 150 Mark. Ja, so viel habe ich 1984 ich auch hingelegt. Nein, ich muss dazu sagen, ich bin aber auch sozial eingestellt. Ich mache es aber auch schon billiger. Weit unter dem. Das ist schön. Ich kann eine kleine Rentnerin, die auch ihre Probleme mal hat, da kann ich nicht den Preis nehmen, dann nehme ich also auch weniger. Jutta, fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich. Ja. Du bleibst mal in der Leitung. Vielleicht können wir gleich während der Sendung nochmal auf dich zurückkommen. Okay? Ist gut. Fürs Erste Dankeschön. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit Sandra. Und Sandra ist 15 Jahre alt. Hallo? Ja. Sandra, guten Morgen. Ja, erstmal schon guten Morgen. Danke. Es geht darum, ja. Ich habe vor 3 Wochen abgetrieben. Ja. Und, aber ich wollte es eigentlich gar nicht. Und wie kam es dazu, zu der Abtreibung? Ja, meine Eltern wollten das. Erzähl mal so ein bisschen, was vorgefallen war. Ja, ich habe mit einem Jungen aus dem Landheim geschlafen. Wo? Mit einem Jungen aus? Ja, aus dem, also wir waren im Landheim mit der Klasse. Sandra, du gehst noch näher an den Telefonhörer. Ja, wir waren im Landheim mit der Klasse. Ja. Und ich habe mit einem Jungen geschlafen aus der Parallelklasse. Mhm. Und ja, bin ich halt schwanger geworden. Ja, und das habe ich abgetrieben. Das tut mir total leid. Ja, wie lange hast du diese Gewissheit alleine mit dir herumgetragen? 3 Wochen. Mhm. Und wer war dann dein erster Ansprechpartner? Meine beste Freundin. Ja. Und dann hast du dem Jungen das auch gesagt? Habe ich noch nicht gesagt. Ach, der weiß das noch bis heute noch gar nicht. Mhm. Und danach hast du gleich deine Eltern informiert? Ja, musste ich dann wohl. Mhm. Und wie haben die spontan reagiert? Ja, sofort abtreiben. Sofort, das war gar kein Thema für die. Mhm. Hast du denn, für dich war das ja durchaus ein Thema, auch das Kind zu behalten, ne? Mhm. Ich wollte es gern behalten. Das war für dich fast schon klar. Mhm. Du warst gar nicht hin und her gerissen, du wolltest das Kind haben. Mhm. Mhm. Hast du das deinen Eltern so gesagt? Ja, ich habe es denen gesagt, aber die meinten, ich soll erstmal die Schule zu Ende machen und Abschluss und so. Gab es da eine längere Diskussion oder haben die es einfach quasi über deinen Kopf hinweg bestimmt? Ja, die haben es einfach bestimmt. Mhm. Hast du dich gewehrt gegen dieses Diktat deiner Eltern? Ja, was heißt gewährt? Ich wollte es nicht, aber... Mhm. Es ging nicht zu wehren. Ich meine, meine Eltern, ich muss eigentlich hören auf die. Ja, gab es Streit? Gab es Stress? Ja, es gab eine Menge Stress. Mhm. Also ich rede bis heute nicht mit meinen Eltern. Wie lange hat das dann gedauert, bis man dich dann zur Abtreibung gefahren hat, in eine Klinik, zu einem Arzt? Ja, eine Woche. Eine Woche, mhm. Es ging also ziemlich schnell alles. Aber diese Woche, kann ich mir vorstellen, ist es dir verdammt elend gegangen. Mhm. Wie hast du dich dann gefühlt dann nach der Abtreibung? Ja, erstmal hatte ich total die Schmerzen. Mhm. Und es ist ambulant gemacht worden. Ja. Ja. Und ja, jeden Tag siehst du eine Menge Kinder und so. Mhm. Das ist nicht so toll. Und wie geht's dir heute? Immer noch so wie früher. Mhm. Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit. Ist, wann genau war das, die Abtreibung? Ja, vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen. Mhm. Mhm. Und jetzt redest du kaum mit deinen Eltern? Ich rede gar nicht mit meinen Eltern. Gar nicht mit deinen Eltern. Bist du Einzelkind? Nee, ich habe noch Geschwister. Ja. Ihr seid auch nicht zu einer Beratungsstelle gegangen? Doch, sind wir. Doch? Mhm. Also du mit deinen Eltern zusammen? Nee, ich mit meiner Freundin. Und was haben, war das bevor du das den Eltern gesagt hast? Mhm. Und was haben die Leute, die an der Beratungsstelle? Ja, die haben mich eigentlich gar nicht richtig aufgeklärt. Also... Welche Meinung haben die denn vertreten? Ja, weil ich noch minderjährig bin. Und so. Meine, das ist auch die Entscheidung der Eltern. Mhm. Also da bist du eigentlich allein gelassen worden? Ja, ziemlich. Also du hättest gerne von denen auch noch eine klarere Position vielleicht gehabt? Mhm. Mhm. Du bist aber nicht dann mit den Eltern zusammen noch mal zu einer Beratung gegangen? Mhm. Mhm. Bin ich nicht. Also ich finde schon, klar, du bist sehr jung. Mhm. Aber ich finde, am meisten sollte man respektieren, was das Mädchen, die Frau möchte. Und ja, du, stimmt schon. Und du wolltest das Kind ja. Ich wollte es gerne haben. Mhm. Und du hättest auch dein Leben so dir vorstellen können, dass du das hinkriegst irgendwie. Ja, hätte ich bestimmt schon hingekriegt. Mhm. Wie denkst du dir denn, wie das Verhältnis sich jetzt zu deinen Eltern weiterentwickelt? Du hast doch einen richtigen Hass, weiß ich nicht, aber eine sehr große Aversion gegen deine Eltern, ne? Na doch, ich hasse meine Eltern dafür. Ja? Also du benutzt das Wort Hass? Ja. Meinst du, du kannst ihnen das noch irgendwann verzeihen? Ich glaube, das dauert. Mhm. Was sind deine Pläne? Wie lange willst du noch bei deinen Eltern leben? Ja, so schnell wie möglich ausziehen. Ja, du bist jetzt 15, wirst nächstes Jahr wahrscheinlich 16. Mhm. Und wie soll es dann weitergehen? Ja, ich weiß es nicht. Du gehst ich will erstmal meinen Abschluss zu Ende machen dann. Was für einen Abschluss möchtest du? Einen Realschulabschluss. Mhm. Aber es kann natürlich unter Umständen dauern, dass du noch, also dass du noch lange zu Hause leben musst, ne? Ja, ich habe schon überlegt, zum Jugendamt zu gehen oder sonst wie. Mhm. Irgendwie in der Wohngruppe oder so. Hat dich denn niemand danach ein bisschen psychologisch und seelisch betreut, nach dem Eingriff? Nee, ich wollte danach eigentlich alleine sein. Mhm. Aber du kannst es ja eben auch alleine nicht verarbeiten, ne? Nee, geht nicht. Aber mit deiner Freundin redest du drüber? Ja, ist auch die Einzige. Und die Mutter kümmert sich gar nicht intensiv jetzt um dich? Das verstehe ich gar nicht. Nee, die kümmert sich überhaupt nicht um mich. Waren die denn mit bei der Abtreibung dabei, deine Eltern? Nein, ich bin alleine hingefahren. Du bist alleine hingefahren? Mhm. Und die haben dich alleine dahin fahren lassen und du bist auch wieder allein zurückgefahren? Ja, die mussten arbeiten. Mit dem Taxi wahrscheinlich dann? Morgens war das. Und du warst dann danach alleine zu Hause? Nee, ich war bei meiner Freundin. Und am Abend, als deine Eltern dann von der Arbeit kamen, wie verlief dann das Gespräch? Ja, die mich nur gefragt, ob es wehgetan hat und wie es mir jetzt geht. Habe ich gefragt, wie geht es mir jetzt wohl? Ob sie sich das nicht vorstellen können. Wie ist denn dein Verhältnis an sich zu den Eltern gewesen bislang? Eigentlich gar nicht so schlecht. Hättest du denen das zugetraut, dass die so krass reagieren? Nee. Und die haben beide am gleichen Strang gezogen. Also es war nicht so, dass die Mutter eher ein bisschen auf deiner Seite war oder der Vater oder was? Nee, beide haben gesagt, Abtreibung sofort. Gar kein Reden mehr. Also ich kritisiere erstmal, gut, du bist minderjährig, trotzdem kritisiere ich, dass man so über dich hinweggegangen ist. Und ich kritisiere vor allen Dingen, dass man dich seelisch jetzt so völlig alleine lässt, weil du musst da irgendwie eine Hilfe haben. Ich würde dir dringend raten, Sandra, wenn du jetzt allein damit nicht zurechtkommst, und es scheint ja so, sonst hättest du dich auch gar nicht hier bei mir gemeldet, dass du nochmal zu einer ordentlichen Beratungsstelle gehst und dich da mal nach einem Gesprächspartner umschaust. Wie und wo so eine Beratungsstelle zu finden ist, kann dir meine Psychologin, die Annette, gleich mal erklären. Mhm. Sollen wir das so machen? Ja. Du kannst ja mit Annette sowieso noch ein paar Worte reden gleich und sie wird dir noch ein paar Adressen vermitteln. Ja, das wäre nett. Ja. Jetzt muss ich aber noch was fragen. Das leidige alte Thema. Warum habt ihr keine Gummis benutzt? Ja, ich war ziemlich betrunken. Und weiß nicht, das war auch mein erstes Mal. Mhm. Das allererste Mal? Mhm. Und ich weiß nicht. Haben wir irgendwie jetzt nicht so dran gedacht. Hört sich vielleicht blöd an, aber... Hört sich blöd an? Ist auch super ist blöd. Auch ziemlich blöd. Ja. Ich hoffe, dass du da natürlich das Dicke raus gelernt hast. Ne? Habe ich. Willst du diesem Jungen das denn überhaupt demnächst mal sagen? Nee, ich glaube, ich sag's ihm nicht. Welches Verhältnis hast du zu dem? Eigentlich gar keins. Gar keins? Du siehst den schon ab und zu mal, oder? Ja, ab und zu. Mhm. Hattest du denn schon mal einen Freund vorher? Ja, hatte ich schon. Aber da gab es keine Sexualität. Denn nee. Also ihr habt nicht richtig miteinander geschlafen. Hast du jetzt Angst vor einer Freundschaft und vielleicht auch Angst vor Sexualität nach diesem Erlebnis? Na, geht. Mhm. Aber Sandra, die Angst möchte ich dir, wenn soweit das in meiner Macht steht, irgendwie nehmen helfen. Mhm. Weil wenn ihr beide, also dein zukünftiger Freund, wann immer das auch sein mag, wenn ihr beide so redet und ihr euch gut einigt auf ein Kondom, ist diese Gefahr schon mal auf jeden Fall nicht gegeben. Ja, stimmt. Und ihr solltet euch auf jeden Fall einigen auf das Kondom. Nicht nur wegen der Fötung, sondern auch wegen tausend anderer Sachen, auch wegen AIDS-Vorbeugung. Ja. Liebe Sandra, leg mal auf und die Annette ruft dich wieder an. Okay, dann kann sie dir ein bisschen weiterhelfen. Dankeschön. Alles Gute. Mir. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Wolfgang und der ist 62 Jahre alt. Wolfgang. Ja. Ja. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, dein Thema. Mein Thema ist eigentlich der Herr Domian. Der Domian? Ja. Aha. Es handelt sich um die Fernsehsendung Riverboat, die am vorigen Freitag in den MDR gesendet wurde. Da war ich mit Heller von Sinnen zusammen zu Gast. Unter anderem mit vielen anderen Gästen. Und vielen anderen Gästen. Ja. Das waren zwei alte Damen, die in der DDR sehr anerkannt und bekannt sind. Eine berühmte Schauspielerin und Jutta Müller, die Trainerin von Kathi Witt. Sehr richtig. Ja. Und Karl Dall. Zwei Ultnudeln, die Helga von Zinnen. Hella heißt sie. Hella. Ja. Und Karl Dall. Ja. Die sind bei uns auch sehr bekannt. Ja. Herr Domian ist nicht so bekannt. Ja. Liegt am Sendebereich und an sich auch an der Uhrzeit. Ja. Im Bekanntenkreis und auch bei einer anderen Veranstaltung wurde großes Missfallen drüber geäußert und ich äußere auch mein Missfallen in der Art und Weise, wie dort die Frage an die Frau Müller gestellt wurde. Welche Privilegien sie denn in der DDR gehabt hätte. Ja, habe ich gefragt, stimmt. Ja, ich habe nur gefragt, welche Privilegien? Ich habe gesagt, sie hatte ja Privilegien und ob sie da nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt hat gegenüber 99% der Bevölkerung, die eben diese Privilegien nicht hat. Ja. Was sagen Sie denn, welche Privilegien solche Leute in der DDR hatten? Ungeheure Privilegien. Nämlich? Alles, sie kamen an alles, was halt für normale Leute nicht möglich war, zu bekommen, zu erlangen. Sie konnten reisen, sie hatten Autos. Sie bekamen Lebensmittel und so weiter. Das wissen Sie, das weißt du genauso gut wie ich. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es stimmt in dem Maße, dass Frau Müller sagte, dass sie eben ihren Wartburg mal 5 Jahre eher kriegte als die anderen. Die anderen haben 10 Jahre gewartet. Das glaube ich nicht. Die hat bestimmt einen Volvo gefahren. Mit Sicherheit. Die war die Trainerin des Weltstars der DDR. Was meinst du, was diese Frau und natürlich auch Kathi Witt, was man denen in den Hintern geblasen hat? Alles. Weil das Vorzeigeprojekt der DDR war. Das ist sehr schön, dass du anrufst, weil ich wollte gerade nachher nach der Pause, genau dazu, ist wirklich verrückt, einen Brief vorlesen von, ich lese mir eben ein paar Zeilen vor. Und zwar von Detlef und Karin. Und die schreiben unter anderem, hallo Domian, als ehemalige DDR-Bürger habe ich mich sehr über deine Frage an Jutta Müller gefreut. Ihre Reaktion auf die Fragen nach den Privilegien hat mich enttäuscht, aber keinesfalls überrascht. Allerdings machte es mich nachdenklich, dass niemand der Stammmoderatoren dieser Sendung diese Frage stellten. Das ist schade. Viele ehemalige Prominente der Ex-DDR haben ihren Status in diesem Land nicht genutzt, um Veränderungen herbeizuführen, sondern sehr gut mit ihren Privilegien gelebt und geschwiegen. Die einzigen beiden Lichtblicke dieser Talkshow waren Hella von Sinnen und du. Soweit hier Detlef und Karin, die mir geschrieben haben. Wolfgang, selbst wenn es denn so sein sollte, was du gerade gesagt hast, was mit Sicherheit nicht der Fall ist, muss doch so eine Frage gestattet sein. Wo leben wir denn? Wir leben in einer freien Gesellschaft, wo jeder das fragen kann, was er gerne möchte. Die Frage ist jetzt aber praktisch die Antwort schon mit voraus, schon in der Form, wie du sie gestellt hast. Warum? Es geht bloß einmal darum, wenn du jetzt sagst, die Kathi Witt, die hat also, in aller Hand. Also Kathi, ich will dir mal sagen, ich bin froh, dass in der Talkshow nicht Katharina Witt gesessen hat. Ich kriege heute noch in meinen Hals, wenn ich Katharina Witt reden höre. Sie war ein so international angesehener Star. Sie hat die internationale Bühne nie benutzt, um auf die eklatanten Menschenrechtsverletzungen in der DDR aufmerksam zu machen. Sie hat sich bis heute nicht klar distanziert vom SED-Regime. Und das nehme ich dieser Frau sehr übel. Sie hätte sehr dazu beitragen können, dass es den Menschen in der ehemaligen DDR besser geht und dass vieles vielleicht in gewisser Weise verändert hätte werden können. Aber sie hat wie die Male im Speck gesessen und hat es sich gut gehen lassen und hat sich hofieren lassen. Und das nehme ich ihr bis heute übel. Wolf Biermann hat die Schnauze aufgemacht und ist rausgeflogen. Ja, also der Sportler, der im Westen seine Meinung geäußert hätte, dem wäre die Rückkehr natürlich verbaut gewesen. Ja, natürlich, ja. Und so viel Courage zu haben. Nein, mir ging es darum, ich bin selber im Sport aktiv tätig gewesen. Ja. Nicht als Trainer, als Übungsleiter in meiner Freizeit. Mhm. Und habe da ein bisschen auch Verbindung zu anderen Sportlern gehabt. Mhm. Es ist keineswegs so, dass unsere großen Leichtathleten, Turner, Fußballer große Reichtümer gesammelt hätten. Mhm. Das hat sich alles auf einem relativ niedrigen Niveau bewegt. Ja, aber Kathi Witt ist ja nur wirklich ein ganz anderes Kaliber. Da wirst du ja, aber ich glaube eher, dass Kathi Witt ihre Reichtümer oder ihre Einkommen nach der Wende geschaffen hat. Dadurch, dass sie die Chance hatte, in westlichen Revuen aufzutreten. Mhm. Wir wollen ja nicht über. Ich will dir bloß mal einen Tipp geben. Mhm. Kennst du Hermann Kant? Mhm, klar. Ja. Über die Person kann man geteilter Meinung sein, aber er weiß sehr witzig zu erzählen. Und da gibt es ein kleines Bändchen, der dritte Nagel. Mhm. Wenn du Gelegenheit solltest du es mal lesen. Das zeigt sehr ironisch, wie man in der DDR zu Privilegien kam. Ich will dir mal noch ich danke für den Hinweis und für den Tipp und nehme das Ganze zur Kenntnis. Ich möchte dazu noch einen Satz sagen. Ich finde, es muss einfach legitim sein, dass man immer und immer wieder darauf hinweist, dass die Menschenrechte in der DDR mit Füßen getreten worden sind. Und es darf nicht schöngeredet werden. Und man muss immer und immer wieder darauf hinweisen, dass die Menschen in der DDR eine unblutige Revolution geschafft haben. Dafür habe ich nach wie vor höchsten Respekt. Ich möchte das immer in einem Atemzug beides sagen. Ne? Ich finde, es fängt schon an, dass das irgendwie so verloren geht. Das sind schon so viel über 10 Jahre her und es ist alles so Normalität. Beides darf nicht vergessen werden. Das Unrecht darf nicht vergessen werden und den Mut der Bürger in der ehemaligen DDR. Beides. Deshalb plädiere ich so sehr dafür, dass der nächste Bundespräsident, ich sage es als SPD-Mitglied, dennoch, ich möchte als nächsten Bundespräsidenten nicht Herrn Rau haben, ich möchte einen Bürger aus den neuen Bundesländern haben. Ich finde, das ist ganz wichtig, um die Einheit wirklich auch zu leben und damit Deutschland zusammenwächst. Und das ist dann auch ein Signal und ein Symbol. Ich könnte mir zum Beispiel Kurt Biedenkopf wunderbar vorstellen als großen Repräsentanten eines gut zusammengewachsenen Deutschlands. Wolfgang, bist du noch da? Ja, deine Meinung. Okay. Lieber Wolfgang. Am Montag hatte die Inge Keller eine große Veranstaltung in Dresden. Da stellte sie ihr neues Buch vor, ihre Biografie. Ja. Es gab ein Thema. Herr Domian. Ist das wirklich wahr? Ja. Wobei ich Frau Keller wunderbar fand. Also eine sehr reizende, charmante Frau. Ja, und vor allem wie charmant sich auch Kardall ihr gegenüber verhalten hat. Ja. Das war direkt rührend. Ja. Und deshalb war deine aggressive Art zu fragen. Ja. Die Stimmung bei dieser großen Veranstaltung gegenüber dir war nicht sehr positiv. Ja, das habe ich gemerkt. Deswegen rufe ich auch an. Das habe ich gemerkt. Aber wir haben es jetzt geklärt, wir haben unsere Meinung ausgetauscht und somit ist es jetzt gut. Wolfgang, alles Gute, schönen Gruß nach Ostdeutschland. Ja. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, Freunde, 1.35 Uhr, genau auf die Sekunde 1.36 Uhr und jetzt machen wir Pause. Zehn Sekunden, jetzt Radio 1 Live, WDR Fernsehen mit Domian, der Telefon-Talkshow Domian. Heute könnt ihr anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Und ich mache euch ein Angebot. Ja, ich hatte ja gerade das Gespräch mit der Jutta aus Essen. Sie ist Kartenlegerin, sie ist Wahrsagerin und sie hat mir ja so ein bisschen auch die Zukunft sehr schön vorhergesagt. Und wenn ihr euch die Zukunft von der Jutta auch vorhersagen wollt oder möchtet, wir versuchen das mal. Die Jutta kriegt das vielleicht doch so relativ spontan hin. Also dann ruft schnell an und dann werden wir euch da miteinander verbinden und vielleicht kann die Jutta euch auch irgendwas Interessantes über eure Zukunft sagen. Es ist ja so ein kleines Spielchen, wir wollen es auch nicht ganz so ernst nehmen. Also wir gucken mal. Wenn ihr Lust drauf habt, ruft mich an 0180 5678 111 oder faxt ganz geschwind und schreibt dann eure Telefonnummer drauf, 0180 5678 110. Nadine, 18 Jahre alt. Hallo. Hallo. Nadine. Ja, und zwar mein Thema ist, meine Mutter liegt im Krankenhaus. Ja. Sie liegt auf der Intensivstation, Neurochirurgie. Mhm. Hat ein Blutgerinnsel ist ihr im Kopf geplatzt und, naja, liegt auf der Kippe, ne? Seit wann ist sie im Krankenhaus? Seit letzte Woche Mittwoch. Nein, Donnerstag war das. Ja, wie alt ist deine Mutter? 37. 37? Ja. Und ist sie irgendwie zusammengebrochen? Nee, sie hat donnerstags morgens war das so gewesen, sie hat meinen Bruder noch zur Schule gebracht. Mhm. Mein anderer Bruder war noch zu Hause gewesen. Ja, und dann hat sie zu meinem anderen Bruder gesagt, sie geht noch mal kurz schlafen und dann sollte er sie dann aufwecken, ja. Und dann hat mein Bruder das versucht und irgendwie hat das dann nicht mehr so geklappt. Dann hat mein Bruder dann meine Oma angerufen. Meine Oma hat dann direkt den Krankenwagen gerufen. Hm. Ja, und seitdem liegt sie im Krankenhaus. Mein Vater hat mich ja selber noch nicht mal angerufen. Wo warst du denn? Ja, ich bin ja nicht mehr zu Hause. Ich wohne ja in der WG. Ach so. Weil ich ja zu Hause so Probleme hatte. Ja, wie, dein Vater hat dich nicht angerufen. Wie hast du es erfahren dann? Ja, ich habe meine Tante angerufen. Ich wollte mal wieder mit ihr reden. Mhm. Und dann sagte sie mir so, ja, weißt du schon, dass deine Mama im Krankenhaus ist? Ich so, ne, wie bitte? Was hat sie denn, ne? Oh, liegt auf der Intensivstation, irgendwas. Weiß ich auch nicht. Ist sie denn jetzt seitdem nicht mehr zum Bewusstsein gekommen? Nee, sie liegt ja im Koma. Hm. Und jetzt, sie lag ja vorher im künstlichen Koma. Ja. Und jetzt liegt sie im richtigen Koma. Ich habe sie ja, wann habe ich sie besucht? Das war vorgestern, habe ich sie besucht. Und das war voll schrecklich, das war voll schlimm, echt. Was hast du gesehen? Ja, sie lag da so. Und sie hat Latze gehabt. Und was hat sie denn? Platz hat sie gehabt auf jeden Fall, weil sie wurde ja auch im Kopf operiert. Mhm. Natürlich, dann die hat Glatze gehabt. Glatze, ja. Ja, und ich weiß nicht, jeder macht mich dafür verantwortlich, dass meine Mama im Krankenhaus liegt. Wie bitte? Dich macht man dafür verantwortlich? Ja. Moment, ich will das jetzt auch dann frage, sie ist operiert worden. Und weißt du denn, welche Prognose die Ärzte ihr gegeben haben? Ja, Blutgerinnsel hat sie am Kopf und sie hat sie angeblich schon von Geburt an und... Ich meinte jetzt mit Prognose, wie, was sie sagen, ob deine Mutti wieder gesund wird. Ja, 50-50 Überlebenschance. Mhm. So, jetzt erzähl mir mal bitte, warum man dir die Schuld gibt. Ja, weil einen Tag davor, das war ein Mittwoch, bin ich mit meinen Freunden dorthin gegangen, hab meine Klamotten abgeholt, also die Sachen, die sie mir gewaschen hatte. Ich hatte mich ja damals dann wieder mit meiner Mama vertragen gehabt und mit meinem Vater. Ja, und dann... habe ich mich ja dann wieder mit meiner Mutter und so in der Wolle gekriegt, weil da irgendwie voll die scheiße Laberei ist, weil mein Vater hat sich wieder mit seinem Bruder in der Wolle gekriegt und ich wäre damit verwickelt gewesen, ich hätte dann nur Müll erzählt. Also deshalb, weil du mit deiner Mutter gestritten hast, unterstellt man jetzt dir, dass du der Auslöser warst. Für wer ist denn Mann überhaupt? Der Vater oder noch? Ja, mein Vater ist der Meinung, dass ich da schuld wäre. Also meine ganze Verwandtschaft halt. Mein Opa, der meinte zu mir, ich wäre ja sowieso voll die Schlampe und... Jetzt hast du gerade gesagt, haben die Ärzte gesagt, deine Mutter hätte dieses Blutgerinnsel schon immer im Kopf gehabt? Ja, ja, klar. Woher weißt du das? Ja, weil der Arzt mir das direkt gesagt hat. Der hat dir das erklärt? Ja. Also es war immer im Kopf, aber es ist jetzt irgendwie dann geplatzt. Ja. Und sie hat jetzt noch zwei Blutgerinnsel im Kopf und... Es kann sein, dass das, wenn es noch Komplikationen gibt, dass die dann beide auf einmal platzen. Und dass sie dann tot ist. Also jetzt hast du, was überhaupt für eine emotionale Beziehung hast du zu deiner Mutter? Ja, im Moment, ich weiß nicht, ich komme darauf nicht klar, dass sie im Krankenhaus liegt. Ich bin total fertig im Moment. Du hast ja zwei Sachen zu tragen. Einmal diesen Schicksalsschlag, dass deine Mutter so todkrank ist, so schwer krank ist. Mhm. Und dann noch diesen ganzen Quatsch von deinen Verwandten, dass sie dir ein schlechtes Gewissen machen. Ja. Denkst du denn selbst auch so, dass du da schuld dran bist? Nein, irgendwo nicht. Mir sagt man ja, meine Tante, die steht mir bei, wo sie nur kann. Sie sitzt ja auch gerade neben mir. Mhm. Aber irgendwo fühle ich mich dafür verantwortlich. Ich hätte ja auch da sein können, ne? Wie da sein können? Ja gut, dann hättest du aber auch deiner Mutter nicht helfen können. Ja, ich hätte aber den Krankenwagen rufen können. Ja, aber ich hab's gerade so verstanden, dass es im Schlaf passiert ist. Ja, im Schlaf ist es ja passiert. Ich hätte aber irgendwo vorher ahnen müssen, dass sowas passiert. Nein, Nadine. Also, ich kann jetzt eure Familienverhältnisse nicht beurteilen. Medizinisch können wir es auch nicht beurteilen, aber ich finde es unverantwortlich, wirklich unverantwortlich von deiner Familie, von deinem Vater, dir jetzt in dieser Unglückssituation da irgendeine Schuld zuzuweisen. Was für ein Quatsch, was für ein Unsinn. Versuche diese Gedanken aus deinem Kopf wirklich zu vertreiben, so schnell und so intensiv wie nur irgend möglich. Es ist schlimm genug, dass deine Mutter so krank ist. Mhm. Und wenn die Ärzte sagen, dass sie das Blutgerinnsel immer schon im Kopf hatte und es ist jetzt halt passiert, dann ist es jetzt passiert. Das ist ein Schicksalsschlag. Und da bist du, da ist keiner schuld. Das hat sich jetzt halt so ergeben. Ja, aber das schönste Weihnachtsgeschenk, das man mir machen könnte, dass man mir sagt, dass meine Mutter wieder gesund wird. Ne? Ja, das kann ich glauben. Sag mal, du hast gerade gesagt, deine Tante sitzt neben dir. Mhm. Könnte ich mit der mal ein ganz kurzes Gespräch führen? Ja, klar, ja, kein Problem. Hallo? Mit wem spreche ich? Hallo, hier ist der Jürgen Domian. Anke, was Nadine da gerade erzählt hat, macht mich richtig böse. Wie schätzt du das denn ein? Warum sind die Verwandten und der Vater denn so drauf und macht dem Mädchen in dieser Unglückssituation jetzt ein schlechtes Gewissen? Ja, ich kann es auch nicht verstehen. Finde ich ganz schlimm, du auch sicher. Also wir laden hier auch darunter hin. Ja, weil da kann ja nun niemand was zu. Nein, da kann also die letzte ist die Nadine, die kann da überhaupt nichts für, weil die ist ja überhaupt nicht mehr zu Hause. Und der hat mir hier auch Vorwürfe am Telefon gemacht, wegen Laberei. Ich habe überhaupt keinen Kontakt mehr zu den Leuten. Ich habe überhaupt die Welt nicht mehr verstanden. Mein Bruder, mein Mann, der hat da angerufen bei ihm, noch so gefragt, wie es geht und so, ne. Das kann ich nicht verstehen, wenn, also ich höre öfter solche Geschichten, dass Leute, wenn schon ein so Schlimmes passiert ist, dass dann auch noch so Schuldzuweisungen hin und her geschoben werden. Ich finde es gut, dass die Nadine dich hat, Anke. Mhm. Und sie ist ja nur erst 18 Jahre alt und ich möchte dich wirklich sehr bitten, ihr beizustehen, ja, und ihr auch wirklich nochmal ganz massiv zu sagen, dass sie keine Schuld daran trägt. Ja. Ne? Das ist, du bist nun die Ältere auch und hast die Verantwortung. Ich glaube, das wäre sehr wichtig, wenn du dich so verhalten würdest ihr gegenüber. Ja, das werde ich auch tun. Ja, gib es mir ganz kurz Nadine nochmal und ja, bei dir sage ich schon mal Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ja? Also Nadine, ich glaube, du hast da eine sehr nette Tante. Mhm. Und sie hat mir das gerade ja auch nochmal bestätigt. Ich wünsche von ganzem Herzen, dir von ganzem Herzen, dass deine Mama gesund wird. Und dass sie Weihnachten vielleicht Bewusstsein wieder ist und dass du mit ihr ein bisschen zusammen sein kannst. Und dass es keine Komplikationen gibt. Und vergiss diesen ganzen Schwachsinn aus der Verwandtschaft. Mhm. Alles Gute. Okay, tschüss, danke. Nadine. Tschüss. Tschüss. Irmgard, 64 Jahre alt. Irmgard, hallo. Hallo. Ja, Domian. Ja. Grüß dich. Endlich komme ich auch mal dazu, ein Wort mit dir zu reden. Ja, ich freue mich. Um was geht's? Ich wollte eigentlich, habe ich angerufen wegen der Kartenlegerin. Ja. Möchtest du dir die Karten legen lassen von ihr? Bitte? Möchtest du dir von ihr die Karten legen lassen? Ja, ich möchte was wissen über Partnerschaft, Liebe, ob ich und wann ich jemanden kennenlerne. Pass auf, Irmgard, jetzt schalte ich mal die Jutta zu uns. Jutta? Super. Ja. Ja, jetzt sind wir zu dritt verbunden. Ja. Jutta, du hast gehört, dass Irmgard am Telefon ist. Ja, ja? Hab ich gehört. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass Irmgard direkt die Jutta in Essen anspricht. Also Irmgard, leg mal los. Ja. Hallo Jutta. Hallo Irmgard. Guten Abend. Ja, hallo. Mensch, ich freue mich so riesig, dass ich durchgekommen bin, mit dem Domian und mit dir gesprochen habe. Jetzt. Und ich hätte ganz gern mal die Karten von dir gelesen. Ja, das geht um Partnerschaft und Liebe, ne? Ja. In der Vergangenheit waren aber schon viele Verluste im Liebesbereich, also Enttäuschungen. Ja, ja, ja, sehr, sehr. Und jetzt geht es darum, also einen passenden Partner zu finden. Ja. Ich versuche das jetzt mit dem Pendel, mittels dem Pendel. Mensch, bitte. Und ich frage den Pendel halt mal, ob du noch mal Glück in der Liebe hast, ja? Ja. Machen wir so? Ja. Und ich weiß nicht, siehst du den Pendel jetzt in etwa? So. Ja. Bitte? Ich versuche jetzt mal, ja, was der Pendel mir antwortet, wenn ich frage, ob die Irmgard nochmal Glück in der Liebe hat, ja? Ja. Und ich habe hier ganz große Kreise. Das bedeutet also, das ist positiv. Ah. Ich habe also keine negativen Zeichen, also jetzt Striche. Ich erkläre das jetzt ganz vereinfacht, ja? Keine Striche. Es macht große Kreise hier, der Pendel. Und das heißt also, dass du auch nochmal einen Partner kennenlernst. So einfach. In nächster Nähe oder... Ja, das müsste ich jetzt auf den Karten ersehen. Das ist natürlich nur möglich, wenn ich jemanden hier bei mir habe. Ihr Lieben, ich mache rein gefühlsmäßig, Irmgard, weil ich auch hellseherische und Jutta, ich muss unterbrechen kurz, Jutta. Ich bin völlig jetzt baff. Du weißt ja von Irmgard gar nichts. Ne? Sie ist jetzt nur an der anderen Leitung und du hältst ja den Pendel hin und sagst ihr etwas. Ist das seriös? Ja. Ja? Wie geht das denn? Ich habe auch Klienten, die kommen nur zum Pendeln zu mir. Aber wie nimmst du denn jetzt Kontakt auf zur Aura von Irmgard oder so, dass du einen Kontakt zu dem Pendel herstellen kannst? Ich denk intensiv daran. Ich habe ja auch hellseherische Fähigkeiten und ganz intensiv. Ich denk im Moment ganz intensiv an Irmgard. Ich habe mir den Namen hier hingeschrieben. Ja, also es reicht einfach nur der Name aus und die Stimme. Ja, ja, und sonst mache ich das so, wenn Klienten hier sind, dann schreibe ich mir den Namen hier hin, dann machen wir einen Kreis und so weiter. Und dann, wenn die ganz bestimmte Fragen haben, es gibt auch Leute, die legen mir Bilder hin. Wenn ich habe einen Fall gehabt, da waren drei Männer im Spiel bei einer Frau. Mhm. Also der ist jetzt der Richtige. Du würdest jetzt das ist auch ganz seriös, das denn. Nur das Kartenlegen, um das der Irmgard zu sagen, wenn ich jetzt Karten lege, ist es noch aussagekräftiger. Dann kann ich auch die Kürze der Zeit sagen. Aber rein geschulsmäßig würde ich sagen, sie hat noch eine Verzögerung. Weil ich kann auch vom Gefühl her einiges sagen. Was heißt, sie hat noch eine Verzögerung? Sie hat noch eine Chance, oder? Da liegt oder? Noch eine Verzögerung. Also es ist nicht jetzt sofort, dass sie den Partner kennenlernt, aber sie hat das Glück nochmal, dass sie einen Partner kennenlernt. Hört sich doch auch schön an, Irmgard. Mensch, super. Mir geht's schaurig und warm geht's mir durch den Körper. Ja. Also ich muss ja immer noch ein bisschen schmunzeln. Ich weiß ja nicht ganz recht, was ich davon halten soll. Aber ich meine, kann ja nur positiv sein, so eine Aussage. Und wenn Irmgard sich jetzt freut, ist ja alles quasi in Butter, ne? Ich hätte es aber auch negativ gesagt. Ja, umso schöner, dass es jetzt halt dann auch so ist. Das war die Frage, Irmgard, ne? Ja, und wie das Jahr 1999, ob das mir mehr Glück bringt und gesundheitlich noch aufwärts geht. Also 99, Irmgard. Ja. Kannst du da was sagen, Jutta? Das ist natürlich jetzt weit gefächert. Das ist weit gefächert. Da muss ich natürlich gründlich die Karten legen, dann kann man das ganze Jahr, das dann gehe ich verstehe alles das, rein. Das kann man jetzt nicht so ad hoc machen. Das kann ich in dieser Kürze nicht machen. Domian, ja. Kann ich eventuell die Adresse bekommen, dass ich mal, Essen ist ja nicht weit. Ja, wir können die dir gleich noch weitergeben und vermitteln. Mensch, jetzt, das wäre toll. Hoffe ich, dass Jutta recht hat und dass dann noch ein dickes Glück bei dir ins Haus flattert demnächst. Von dir Verabschiedungsgespräch ist Irmgard und du kriegst von uns aber auch noch die Adresse, okay? Alles das Gute. Super. Und ich habe jetzt mal aufhören, ja. Nur ganz kurz. Ja. Ich habe jetzt Silvester. Habe ich vor, irgendwo hinzugehen, ja? Ganz, ganz super. Ja. Wäre das möglich, dass ich da schon jemanden kennenlernen würde? Ja, das kann man so nicht genau sagen. Nee, würde ich so sagen. Aber ich würde die Jutta gerne besuchen. Ja, das machen wir noch, ihr beiden. Das jetzt, ist schön, ihr Irmgard. Jetzt sage ich erstmal Tschüss. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Jutta, du bleibst mal bitte in der Leitung. Ja. Nee? Ich habe nämlich jetzt hier eine Mara, die ist 27. Mara? Ja, ich bin dran. Und du hast auch eine Frage an Jutta? Ja. Dann frag mal direkt. Ja, also ich bin schon seit 10 Jahren verheiratet und bei mir klappt es nicht mehr so richtig in der Ehe. Und ich würde gerne wissen, wie es jetzt bei mir weitergeht. Reicht das als Information aus, ja, Jutta? Ich würde ganz gerne wissen, ob ich mit dem Mann mein Leben lang zusammenbleibe oder ob es Schluss sein wird oder was passieren wird. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil er darf das nicht mitkriegen, dass ich telefoniere. Mhm. Ist er jetzt da, in der Wohnung? Ja, er ist in der Wohnung und da muss ich aufpassen, dass er jetzt nicht reinkommt. Mhm. Also wenn ich das auflege, dann wird er nicht sauer sein. Okay, also wenn du plötzlich auflegst, kommt er rein, alles klar. Ja. Mhm. Also wir machen es schnell, Jutta, ne? Damit, ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich muss da ganz schnell die Karten drauf ziehen, ob sie Glück hat mit dem Mann. Ich versuche es hier jetzt mal ganz nebenher hier. Also so wie die Karten liegen, liegen da die Wolken und dass das Verhältnis nicht mehr besser wird. Also ich sehe hier in den Karten das ganz negativ für die Ehe liegen. Also ich sehe eine Trennung da drin und folglich eine Scheidung. Ganz kurz die Antwort. Ja, ich habe jetzt auch die Scheidung eingereicht, aber ich weiß nicht genau, ob ich es durchziehen werde oder nicht, weil ich ziemlich angetastet bin und ich würde gerne wissen, wie es in meiner Zukunft aussieht, ob ich einen Partner finde, mit dem ich glücklich werde. Die Scheidung wird durchgezogen, auf jeden Fall. Also das sehe ich. Die Scheidung kommt also durch und natürlich eine neue Partnerschaft, die liegt zurzeit noch verzögert, weil dafür sind noch zu viele Probleme zu bewältigen und du musst auch erstmal das Ganze hinter dir lassen, was jetzt passiert ist. Ja, in den ganzen, die Vergangenheit der Ehe lag ja auch nicht gerade sehr positiv mit dem Mann. Dein Mann war ja auch nicht immer aufrichtig und ehrlich zu dir. Und erstmal diesen Abschluss schaffen und dann kannst du einen neuen Anfang schaffen. Dann hast du auch nochmal Herzlichkeit in der Liebe. Also Mara, es dauert noch ein bisschen. Ja. Dann machen wir jetzt Schluss, damit du nicht in Bredouille kommst. Ja, okay. Ich bin froh, dass ich mit dir reden konnte. Ja. Ich freue mich. Tschüss Mara. Viel Glück Alles für deine Gute. Sendung. Danke, tschüss. Bye. Hätte ich ja eigentlich der Mara jetzt auch sagen können. Das dauert noch ein bisschen mit dem neuen Glück. Aber naja. Liebe Jutta. Jetzt verabschiede ich mich, glaube ich, von dir. Wir werden nicht nochmal einen Kontakt herstellen. Ich bedanke mich sehr herzlich. Obgleich ich natürlich so als Privatperson, ich muss es nochmal sagen, schon sehr skeptisch diesen Dingen gegenüberstehe. Aber du machst einen freundlichen und sympathischen Eindruck und ich glaube, dass du auch verantwortungsbewusst damit umgehst und den Leuten da nicht irgendwie, das ist das Wichtigste überhaupt, ne? Ja, das ist das Wichtigste. Da gehe ich schon sehr verantwortungsbewusst mit um. Alles Gute. Ich sage aber auch jemand, wenn jemand zu mir kommt und der gefällt mir nicht oder ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, der darf auch gerne sofort wieder gehen. Mhm. Also ich sage es nochmal, ich würde wirklich nicht noch einmal zu einer Kartenlegerin gehen. Ich will nicht wissen, was in der Zukunft ist und ich will auch gar nicht in irgendeiner Weise beeinflusst werden von Aussagen, seien sie nur richtig oder seien sie falsch, verstehst du? Das ist meine persönliche Einstellung. Das ist deine Einstellung, das ist ja auch nicht schlimm. Jeder hat seine Einstellung. Ja. Ich danke dir herzlich, dass du mitgemacht hast, Jutta, und alles Gute. Bitteschön. Tschüss. Ich wünsche dir alles Gute für deine Sendung. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir die Yvonne, und Yvonne ist 24. Jawohl, grüß dich. Jawohl. Yvonne, dein Thema. Also, ich habe heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Hey, jetzt gerade seit 2 Stunden. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Du sitzt aber leider ganz alleine hier. Wie viele Leute haben dir schon gratuliert? Noch niemand. Das ist das. Jetzt gratuliere ich dir. Du bist der Erste. Und hunderttausende Menschen auch. Das ist doch toll, ne? Jawohl, das ist super. Alles Gute. Viel Glück. Herzlichen Dank. Kann ich auch gebrauchen. Warum? Was ist los? Mein Mann ist vor anderthalb Jahren gestorben. Der ist vor anderthalb Jahren gestorben? Ja, also nicht anderthalb Jahre, im August letztes Jahr. Im August letzten Jahres? Ja. Mhm. Wie kam das? Herzinfarkt im Sommerurlaub. Wie alt war er? 48. 48. Wie lange wart ihr verheiratet? Wir waren nur 2 Jahre verheiratet, aber ich habe ihn gekannt seit 14. Also wir waren noch seit 14 zusammen. Ach, so jung warst du? Ja. Das ist aber eine sonderbare Beziehung, ne? Nee, super, super. Super? Ja, die große Liebe. Mit 14 kennengelernt, deine erste große Liebe? Ja. Und den hast du gleich verheiratet dann? Ja. Mhm. Gab es da nicht Komplikationen damals? Du warst Jugendliche. Ja, mäßig schon. Klar, sehr, ne? Klar, von beiden Seiten, ganz klar. Ja. Logisch. Aber das hat sich dann halt irgendwie... Oh, wir haben gesagt, wir sind eine Einheit und keiner kann uns was. Mhm. Und wie ist das jetzt voriges Jahr passiert? Ja, also wir haben im Februar eine kleine Tochter bekommen und haben gesagt, wir fahren nicht weg, weil sie noch so klein war, halbes Jahr. Ja. Ja, und dann abends beim Fußball hat er einen Herzinfarkt bekommen. In deinem Beisein? Ja, in meinem Beisein. Also er ist auch auf mich draufgefallen. Wir saßen am Bett, weil es ihm nicht so gut ging. Mhm. Dann hatte ich ihm eine Brühe gemacht, wie man das so macht. Mhm. Und ja, fragte er noch, habe ich noch gefragt, schmeckt es denn? Oder brauchst du noch irgendein Gewürz? Und dann sagt er, nee, bei dir schmeckt es mir ja immer. Und fällt um. Und war sofort tot? Ja, direkt auf mich draufgefallen. Und war auch sofort tot, ging gar nichts mehr. Also ich habe es auch sofort versucht, wieder mit Wiederbelebung. Hast du den Krankenwagen schnell alarmiert? Ja, na klar, klar. Mhm. Die waren auch innerhalb von 5 Minuten da oder so. Das war während eures Urlaubs? Ja, ja. Aber es war zu Hause? Ja, genau. Ja. Ja. Die Kleine hat halt jetzt keinen Papa mehr. Jetzt ist gut ein Jahr vergangen. Wie ist dein gefühlsmäßiger Zustand? Wie sieht die Trauer aus, die Trauerarbeit? Ja, nur im Dunkeln abends allein. Mhm. Mhm. So nach außen. Gar nicht. Wie waren die ersten Wochen und Monate? Ganz, ganz schrecklich. Mhm. Ganz schrecklich, weil, wie gesagt, war wirklich die große Liebe. Mhm. Und er sah super aus, war ein ganz witziger Typ, brachte alle zum Lachen, hatte unheimlich Esprit. Mhm. Ja, und fehlt halt auch nicht nur mir, sondern dem ganzen Umfeld. Mhm. Das heißt, Umfeld, du hast aber Leute, die dir so ein bisschen beistehen. Kaum, weil meine Familie lebt in München. Ja. Und ich in Hessen. Und seine Familie hat mit mir nicht so viel zu tun. Es gibt auch keine Freunde in deinem Umkreis? Wenig, da ja der Altersunterschied, also ich war eher mit seinen Freunden zusammen, klar, und die wollen ja mit mir jungen Hüpfer, können die auch gar nichts anfangen, das ist klar. Ist es so, dass deine Tochter in all dem Unglück und der Trauer dir schon einen großen Trost spendet? Ja, absolut, also wenn sie nicht wäre, brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Das ist klar, sie sieht auch aus wie er. Sie hat dieselbe Art Humor wie er. Mhm. Sie ist super. Also wenn ich sie nicht hätte, wäre ich nicht mehr. Du warst dein erster Mann, deine erste ganz große Liebe. Ja. Ich stelle trotzdem erstmal die Frage, obwohl es noch relativ frisch ist, könntest du dir vorstellen, dich nochmal zu verlieben? Nee. Wirklich nicht? Nee, überhaupt nicht. Obwohl du erst 24 bist? Ja, weil es ist... Ja, verlieben, da gehört ja das Herzklopfen dazu und Schmetterlinge und das Zittern und... Aber vielleicht ist es wirklich zu früh, darüber zu reden, Yvonne. Das ist ja erst ein gutes Jahr, ja. Klar, natürlich. Man sieht ja auch die Menschen dann nicht so als Mann und Frau, sondern einfach nur sympathisch oder nicht sympathisch. Fühlst du dich sehr einsam oft? Ja. Ja. Ja. Mhm. Sehr. Na klar, logisch. Jetzt sind wir in der blöden Situation, du hörst es im Hintergrund, dass die Sendung vorbei ist. Ja. Und jetzt kann ich mich dir gar nicht so richtig widmen. Ja. Deswegen würde ich gerne vorschlagen, dass du mit meiner Psychologin, mit der Annette, noch ein bisschen redest. Kann ich ein Autogramm von dir haben? Ja, kannst du auch. Die Annette schreibt gleich deine Adresse auf. Das ist lieb. Du legst auf und Annette ruft dich an. Okay, prima. Alles gut. Danke und alles Gute für die Sendung. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Und für uns hier. Von uns. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Leuten im Hintergrund, bei meinem Team, bei Gerald Baas, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Luigi Rensinghoff, Tom Bildhauer, Marco Rössler, Tom Andreas, Peter Ossianowski. Unsere Themen nächste Woche, die heißen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, ich weiß nicht mehr weiter, und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Kurzschlussreaktion. Und dann danach haben wir 2 Wochen Weihnachtspause und sind dann am 4. Januar wieder hier, aber natürlich auch nächste Woche in der Nacht vom Montag auf Dienstag wieder mit einer offenen Talk-Radio-Show. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.